Kapitel 91. Carla sieht skeptisch auf die Bayern. Franz denkt, Carla fühlt sich nicht wohl hier. Eine Frau im Dirndl bringt zwei Krüge Bier. Franz sagt Prost und hebt den Krug mit einem Arm. Carla sagt nichts und hebt den Krug mit beiden Armen. Dann stößt Krug gegen Krug. Sie trinken. Kapitel 92. Im Hofbräuhaus gibt es Live-Musik. Es ist Blasmusik. Die Musik ist laut. Die Leute tanzen. Die Bayern am Tisch rufen Prost zu Franz und Carla. Franz ruft auch Prost. Die Krüge der Bayern und der Krug von Franz stoßen zusammen. Kapitel 93. Die Bayern am Tisch singen. Franz singt mit. Carla singt nicht mit. Carla möchte mit Franz über das Kunstmuseum, Jacketts und Whisky sprechen. Aber die Musik ist zu laut. Niemand spricht im Hofbräuhaus über Jacketts und Whisky. Kapitel 94. Die Bayern rufen wieder Prost. Franz ruft auch Prost. Alle heben die Krüge. Nur Carla nicht. Sie sagt, der Krug ist zu schwer. Sie macht ein Gesicht wie im Fitnesscenter. Franz denkt, Carla kann nicht richtig Bier trinken. Die Arme von Carla sind zu dünn. Kapitel 95. Plötzlich sagt Carla, Franz, wir gehen. Franz denkt, ich möchte nicht gehen. Aber er sagt, gut. Sie fahren mit dem Audi zum Haus von Carla. Es beginnt zu regnen. Carla fragt, sollen wir bei mir noch einen Whisky trinken? Franz sieht Carla an. Dann sieht er ihre dünnen Arme an. Franz sagt, Carla, ich habe die ganze Woche wie verrückt gearbeitet. Ich bin total K.O. Das nächste Mal.